Life, a pergunta é, estamos ao vivo, mas estamos vivos? Acho que estamos. Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. God is good. Gott ist gut. Life is good. Das Leben ist gut. And that's it. Und das war's. We've said enough. We could leave our life. Wir haben alles gesagt, wir können das Live beenden. God is good and life is good. Gott ist gut, auch im Leben ist er gut. Hello, everyone. Guten Morgen. To see the people who are always with us. Es ist so schön, euch zu sehen, all die Leute, die immer dabei sind. Mikrofon, hang on, guys, my video make. Yeah, tá ligado. Now tá conectado. Sorry, guys. Entschuldigt, Leute. I had to. Because we are doing everything on YouTube at the same time, so now we have got to fix all the technical issues. Weil wir gleichzeitig auch auf YouTube übertragen, müssen wir noch die Technik korrigieren. At the moment, I'm trying to convince my beautiful wife. Zurzeit versuche ich meine wunderschöne Frau davon zu überzeugen. Not trying to make her do something, but just trying to convince her. Also ich will sie nicht zwingen, aber ich versuche einfach sie zu überzeugen. Misa, poderia fechar essa porta, por favor? Cuidado da sua cabeça. And here is what a lot of people actually are convinced of. Denn es sind tatsächlich viele Menschen davon überzeugt, that my dear Debbie has so much to give. Dass meine liebe Debbie so viel zu geben hat. Not only in the kitchen. Nicht nur in der Küche. So I would like to do a marriage seminar with her. Ich würde gerne mit ihr ein Eheseminar halten. But the thought that Debbie has to stand on the stage and teach, she doesn't like. Aber der Gedanke, auf der Bühne zu stehen und zu lehren, gefällt Debbie überhaupt nicht. So, let's see. Lass uns also abwarten. But I think that it will be great. Aber ich glaube, dass es großartig wäre. Anyhow. Wie auch immer. This morning I was sitting in my chair. Heute Morgen saß ich auf meinem Stuhl. And I was actually going through one of the Gospels. Und ich ging eigentlich gerade durch eines der Evangelien. Which I like to do. Was ich gerne mache. Even though I've done it many, many times. Obwohl ich das schon sehr oft getan habe. But you know, Dani, that's very nice of you, but she doesn't even like to speak into the camera. Dani says she can do some recordings. Dani, das ist nett, aber sie mag nicht einmal vor der Kamera sprechen. Sie schlägt vor, dass Debbie Aufnahmen macht. That's what she wants. Anyhow, she's very unique, my dear Debbie. Wie auch immer, sie ist sehr einzigartig, meine liebe Debbie. You know, she says, listen, you guys preach, you guys teach, that's not my calling. Sie sagt, hört zu, ihr Jungs predigt, ihr Jungs lehrt, es ist nicht meine Aufgabe. But every time she did, it was very powerful, it was very impactful. Aber jedes Mal, wenn sie es getan hat, dann war es sehr stark und hat ins Schwarze getroffen. Maybe 5 or 6 times in our married life. Vielleicht 5 oder 6 Mal, seit wir verheiratet sind. So who knows, maybe there might be a next. Wer weiß also, vielleicht gibt es ja ein nächstes Mal. Anyhow, I was just going through one of the Gospels. Ich war also bei einem der Evangelien. Which you really like to do. Was ich wirklich gerne mache. And the Holy Spirit said to me, I want you to go to Ephesians 3. Als der Heilige Geist zu mir sagte, dass ich zu Epheser 3 gehen soll. But I was really enjoying the things that I was just meditating on in the. Aber ich habe es wirklich genossen, über was ich gerade im Evangelium am Meditieren war. So, you know, I really didn't want to go to Ephesians 3. Ich wollte wirklich nicht zu Epheser 3 gehen. Because I love the book of Ephesians. Ich liebe zwar den Epheser, but it was like it was this gentle nudge, and I knew it was the Holy Spirit. Aber es war so ein sanfter Stupser, und ich wusste, dass es der Heilige Geist war. So I finally decided. Also habe ich mich letztendlich dazu entschieden. Let's do that. That's better. So look at this. Schaut mal. And I'm going through the Passion. Ich lese aus der Passionsübersetzung vor. You know, I usually read the New King James Version. Normalerweise lese ich die New King James Version. But of course, I also use very different versions. Aber natürlich benutze ich auch unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Bibeln. So I went through it in the Passion and then I looked at the New King James and also in the Mirror Bible. Also habe ich in der Passion gelesen und dann in der New King James, ebenfalls in der Mirror Bibel. I think this epistle Paul shared the greatest revelation about the new covenant. Ich denke, in diesem Brief hat Paulus die größte Offenbarung über den neuen Bund mitgeteilt. Except for Hebrews, of course. Außer im Hebräer natürlich. But Hebrews, there's no historic evidence that Paul wrote it. It's just, I believe he wrote it. Aber für den Hebräer gibt es keine historischen Beweise, dass Paulus ihn geschrieben hat. Das ist nur meine Überzeugung. But in Ephesians, he shares revelation about the new covenant and the power of the true church. Aber im Epheser teilt uns Offenbarungen über den neuen Bund mit und der Kraft der wahren Gemeinde. Es ist unbeschreiblich. So first let's ask the question, where was Paul when he wrote this letter? Lasst uns zuerst mal fragen, wo war Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat? He was in prison. Er war im Gefängnis. Remember that Paul was locked away because of the gospel. Erinnert euch, Paulus war wegen dem Evangelium eingesperrt. People took him and locked him up. Leute haben ihn genommen und eingeschlossen. Look at this. Schaut euch das an. Beloved friends, because of my love for Jesus Christ, I'm now his prisoner. In der Passionsübersetzung steht: Geliebte Freunde, wegen meiner Liebe für Jesus Christus bin ich nun sein Gefangener. I mean, New King James in the original Greek basically says the same thing. Im original griechischen Text und in der New King James Version sagt es im Grunde das gleiche. There is a guy who is locked away by mean people into prison and he says, I'm his prisoner. Da ist dieser Typ eingesperrt von bösen Leuten im Gefängnis und er sagt, ich bin sein Gefangener. And we as Christians live our lives prison of circumstances, prison of people, prison of financial difficulties. What the heck? Und wir Christen leben unser Leben als Gefangene der Umstände, Gefangene von Menschen, von finanziellen Schwierigkeiten. Was zum Kuckuck? We are not even in a real prison and we consider ourselves prisoners. Wir sind nicht einmal in einem echten Gefängnis und sehen uns als Gefangene. Paul was in a real prison and he said, the only prison I'm in is in the prison of my beloved Jesus Christ. Paulus war in einem echten Gefängnis und er sagt, das einzige Gefängnis, in dem ich bin, ist das Gefängnis meines geliebten Jesus Christus. Because he had this incredible attitude, no prison could limit him. Weil er diese erstaunliche Einstellung hatte, konnte ihn kein Gefängnis einschränken. And because of our attitudes, little circumstances limit us. Wegen unseren Einstellungen begrenzen uns schon kleine Umstände. We are imprisoned by the opinion of people. Wir sind von den Meinungen anderer Menschen gefangen. We are imprisoned by little difficulties that shouldn't even do anything to us. Wir sind von kleinen Schwierigkeiten gefangen, die uns eigentlich nichts anhaben sollten. We are imprisoned by our past. Wir sind von unserer Vergangenheit gefangen. We Christians have a million prisons that we sit in. Wir Christen haben eine Million Gefängnisse, in denen wir sitzen. Crying for Jesus to get us out of this prison. Am Heulen und Heulen, dass Jesus uns da rausholt. We don't even understand that we are responsible for these prisons. Wir verstehen nicht einmal, dass wir für diese Gefängnisse verantwortlich sind. The guy who was in a real prison, completely limited, did not see himself as a prison of anybody. Der Typ, der in einem echten Gefängnis saß, total eingeschränkt, hat sich selbst nicht als Gefangener von irgendjemandem gesehen. He simply used what people cost to him, understanding I am only his prisoner. Er hat einfach das genommen, was die Menschen ihm angetan haben und verstand, ich bin nur sein Gefangener. If he would have believed he was a prisoner of these people, which I believe this was in Rome. Wenn er geglaubt hätte, dass er Gefangener dieser Leute war, und ich glaube, das war in Rom. History said that more or less 62 after Christ, he was in prison in Rome when he wrote this letter. Geschichte erzählt, dass er ca. 62 nach Christus in Rom war, als er diesen Brief schrieb. You know, and when the Holy Spirit said to me, go through Ephesians 3, I said, okay, I'll do it, even though I've read it hundreds of times. Und als der Heilige Geist mir sagte, den Epheser 3 durchzugehen, sagte ich, okay, mache ich, obwohl ich schon hunderte Male durchgelesen hatte. And this is the first thing that gripped me. Und folgendes ist das Erste, was mich erfasst hat. Because of my love for Jesus. Weil ich Jesus liebe. I'm his prisoner. Bin ich sein Gefangener. Look at this. Schaut. If you don't learn to live in a passionate love for Jesus, you will always be prisoners of circumstances. Wenn ihr nicht lernt, in leidenschaftlicher Liebe für Jesus zu leben, dann werdet ihr immer Gefangene von Umständen sein. Guys, you can go through Genesis to Revelation. Everything will always be about Jesus. Leute, ihr könnt von 1. Mose bis Offenbarung gehen. Alles wird sich um Jesus drehen. Everything. Alles. And once you understand this, nothing can imprison you anymore. Und wenn ihr das mal verstanden habt, dann kann euch nichts mehr gefangen nehmen. But see, we so quickly lose focus of Jesus as the center of absolutely everything. Aber schaut, so schnell verlieren wir den Fokus auf Jesus als der Mittelpunkt von absolut allem. See, Paul had such a deep relationship with Jesus that nothing could imprison him. Schaut, Paulus hatte solch eine tiefe Beziehung zu Jesus, dass ihn nichts gefangen nehmen konnte. He felt it an honor. Er sah es als Ehre an. So what did he do? Was hat er getan? He simply had this clear understanding. Er hatte einfach dieses klare Verständnis. There's no Roman. Dass es keinen Römer gibt. There's no circumstances. Keine Umstände. There's no difficulties that can ever imprison. Keine Schwierigkeiten, die mich je gefangen nehmen können. Because I've already been imprisoned by my beloved Jesus. Denn ich bin schon der Gefangene meines geliebten Jesus. That's why I'm his prisoner. Deshalb bin ich sein Gefangener. So if I am in a human prison, I'm still his prisoner. Wenn ich in einem menschlichen Gefängnis bin, bin ich immer noch sein Gefangener. Now many of us doubt the love of Jesus when we go through difficult times. Viele von uns zweifeln an der Liebe Jesu, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Paul was so captivated by God's love through Jesus Christ. Paulus war so von Gottes Liebe durch Jesus Christus gefesselt, that no matter what happened to him outwardly, his inward connection to Jesus remained firm. Dass egal, was ihm äußerlich geschah, seine innere Verbindung mit Jesus standhaft blieb. Last week I was reading a book that I've started to read a while ago and wasn't able to finish yet. Letzte Woche habe ich ein Buch gelesen, das ich schon vor einer Weile angefangen hatte. Ich war noch nicht fertig damit. One of the most crazy books I've read. Eines der verrücktesten Bücher, die ich je gelesen habe. Very, very, very good. Wirklich sehr, sehr gut. I'm not gonna tell you the title because it might not be very good for you. Ich werde den Titel nicht verraten. Es könnte sein, dass es für dich nicht gut ist. But I wanted to read it for quite a while now. Aber ich wollte es schon seit einiger Zeit lesen. And I started and I somehow couldn't get through it. Ich hatte es angefangen, bin aber irgendwie nie fertig geworden. The book is all about the heart. In dem Buch dreht sich alles um das Herz. Even though this person who wrote the book doesn't know it's all about the heart, it's all about the heart. Obwohl es die Person, die es geschrieben hat, nicht weiß, dreht sich alles um das Herz. She doesn't mention the heart. Sie erwähnt das Herz nicht. I think it's an old book. Ich glaube, dass es ein altes Buch ist. But anyhow, this person writes this. Aber egal, diese Person schreibt Folgendes. If you truly want to change your life, wenn du dein Leben wirklich verändern willst, you have to take notice of the first thoughts that come to you when you first wake up. Dann achte auf die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen, gleich wenn du aufwachst. Which of course I've been teaching for 30 years. Was ich natürlich schon seit 30 Jahren lehre. First thing that you meditate on in the morning and the last thing that you meditate on at night will influence you greatly. Das erste, worüber du morgens nachdenkst und das letzte, worüber du abends nachdenkst, wird dich stark beeinflussen. But here is how she put it. Sie hat es folgendermaßen geschrieben. She said you have to become aware of these thoughts. Sie sagt, du musst dir dieser Gedanken bewusst werden. And if you do not like these thoughts, you have the power to change them. Und wenn dir diese Gedanken nicht gefallen, dann hast du die Macht, sie zu verändern. So I thought, you know, I'm going to start to wake up consciously. Also habe ich überlegt, dass ich bewusst aufwachen möchte. I'm going to do what this lady said. Ich werde tun, was diese Frau sagt. I'm going to become very aware the very first thing that is I'm thinking when I wake up. Ich werde mir sehr bewusst, was ich gleich als erstes in Gedanken habe, wenn ich aufwache. And I've done this for a week now. Das habe ich nun für eine Woche gemacht. Do you know, every single morning for about a week since I've done that, and I've actually consciously watched my thought. Wisst ihr, ich habe bewusst meine Gedanken beobachtet, jeden Morgen für etwa eine Woche. Because for me it's become just a habit, so I wasn't really aware of it. Denn für mich wurde es zu einer Gewohnheit und somit war es mir nicht wirklich bewusst. Do you know what my first thoughts are every single morning? Wisst ihr, was mein erster Gedanke ist jeder einzelne Morgen? Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. I wasn't even aware of that. Mir war das nicht einmal bewusst. I literally wake up like this, Jesus, Jesus, Jesus. Ich bin sprichwörtlich so aufgewacht, Jesus, Jesus, Jesus. Listen, my friend. Hör zu, meine Freunde. We have to become so captivated with Jesus. Wir müssen von Jesus so gefesselt sein, that there is nothing and no one that can imprison us. Dass es nichts und niemanden gibt, das uns gefangen nehmen kann. And that's what Paul lived like. Und so hat Paulus gelebt. So what could he do? Was konnte er tun? Because he didn't see himself a prisoner of anybody else, he could use his prison time to write us this letter. Weil er sich nicht als Gefangener von anderen sah, konnte er seine Gefangenenzeit nutzen und uns diesen Brief schreiben. This letter has transformed millions and hundreds of millions of lives all over the world. Dieser Brief hat Millionen und Abermillionen von Leben auf der ganzen Welt verändert. There weren't even that many people alive when Paul wrote it. Als Paulus das schrieb, gab es noch gar nicht so viele Menschen. I'm sure Paul had no idea what this letter would do. He could have not have any idea. Ich bin mir sicher, dass Paulus keine Ahnung hatte, was dieser Brief anstellen würde. Er konnte es nicht wissen. Because it was almost 2000 years ago. Denn es war fast vor 2000 Jahren. And through the ages, This powerful epistle has transformed lives. Durch die Jahrhunderte hat dieser kraftvolle Brief Leben verändert. Now think with me. Überlegt mal mit mir. Two thoughts. Zwei Gedanken. What would have been if Paul would have seen himself a prisoner of the Romans? Was wäre gewesen, wenn Paulus sich als Gefangener der Römer gesehen hätte? Ou tivesse se enxergado como prisioneiro dos romanos? He would have sat in this prison crying and complaining. Er wäre in dem Gefängnis gesessen und hätte geheult und sich beschwert. Asking everybody to pray for him that he would not have to suffer so much. Und hätte alle gebeten, für ihn zu beten, damit er nicht so leiden muss. He would have told everybody, guys, I am by the Romans captivated and that's not just. Er hätte allen gesagt, Leute, ich bin von den Römern gefangen genommen worden und das ist unfair. Everybody do something. Make a petition and pray for me. Ihr alle tut etwas, bittet um Gnade und betet für mich. So many of us live just like this. So viele von uns leben genau so. The second question I have. Die zweite Frage, die ich habe. How could have your life influenced people if you would have stopped seeing yourself as a prisoner of circumstances? Wie hätte dein Leben Menschen beeinflusst, wenn du aufgehört hättest, dich als Gefangener deiner Umstände zu sehen? If Paul has had an influence without him ever imagining what influence he would have. Wenn Paulus solch einen Einfluss hatte, ohne sich je vorgestellt zu haben, was es für ein Ausmaß haben würde? What impact can you have on people if you stop seeing yourself as a prisoner? Was für einen Einfluss kannst du dann auf Menschen haben, wenn du aufhörst, dich als Gefangener zu sehen? And become prisoner of one and one only. Und ein Gefangener wirst von einem und nur dem einen. Our life can impact people all over this world. Unser Leben kann Menschen aus aller Welt beeinflussen. Guys, don't waste your prison time. Leute, vergeudet eure Gefangenenzeit nicht. The fact is, all of us have to live through difficult moments at times. Tatsache ist, dass wir alle mal durch schwierige Zeiten gehen müssen. There will be never an answer to the question, why is there so much suffering in this world? Es wird nie eine Antwort darauf geben, warum es in dieser Welt so viel Leiden gibt. You're trying to find the answer instead of using it. Du versuchst die Antwort zu finden, anstatt sie zu benutzen. Paul used his prison. He didn't try to figure out why did God allow this to happen to me. Paulus hat sein Gefängnis genutzt. Er versuchte nicht herauszufinden, warum lässt Gott mir das zustoßen. You're wasting our time trying to figure out why did this happen? Why did the other happen? Where was God in this situation? Du verschwendest deine Zeit, wenn du versuchst zu verstehen, warum dieses oder jenes passiert ist und wo Gott war in dieser Situation. And all the time you're wasting our prison. Und während dieser ganzen Zeit verschwendest du dein Gefängnis. Stop looking at the little prison cell and try to figure out where God was when you were put there. Hör auf, diese kleine Gefängniszelle anzuschauen und herauszufinden, wo Gott war, als du dort hereingebracht wurdest. You don't need that answer. Diese Antwort brauchst du nicht. What you do need is understand that your beloved lover has imprisoned your heart. Was du aber brauchst, ist ein Verständnis dafür, dass dein geliebter Liebhaber dein Herz gefangen hat. And you are his prisoner, so what? Does it matter who else trying to put us in a prison? Und du bist sein Gefangener, also was interessiert es, wer uns sonst ins Gefängnis stecken will? Once we can come to this kind of lifestyle. Wenn wir einmal so eine Lebensweise erreicht haben, you know what's gonna happen? Weißt du, was dann passieren wird? We will impact people all over the world without even being aware. Dann werden wir Menschen in der ganzen Welt berühren, ohne es uns sogar bewusst zu sein. You know, sometimes I just think. Stop for a moment and think what God is doing. Manchmal will ich einfach für einen Moment innehalten und nachdenken, was Gott tut. And I get so crazy. I can do nothing else but just cry. Und dann werde ich verrückt und kann nichts anderes mehr als weinen. You know, just of the things that we know. Einfach von dem, was wir wissen. In the last couple of years, people on 6 continents have been powerfully impacted. Wurden in den letzten paar Jahren Leute auf 6 Kontinenten kraftvoll berührt. I received a message, a long audio message, just last week. Gerade letzte Woche habe ich eine lange Sprachnachricht erhalten. A woman who has got a little child has cancer. Eine Frau, die ein kleines Kind hat, hat Krebs. And she never asked me to pray for her. Sie hat mich kein einziges Mal gefragt, für sie zu beten. Sie ist im Krankenhaus. And she told me with tears, Reinhard, if it would not have been through what you have been teaching over the last years, I would be in despair now. But my heart is at peace and I'm in victory. Und sie erzählte mir unter Tränen, Reinhard, wäre nicht das, was du über die letzten Jahre gepredigt hast, würde ich jetzt verzweifelt sein. Aber mein Herz ist im Frieden und ich bin im Sieg. So she just sent a message of thankfulness. Sie hat mir einfach eine Nachricht der Dankbarkeit geschickt. You know, and I just listened to it and I thought, how can God do things like this? Wisst ihr, ich habe mir das angehört und gedacht, wie kann Gott so etwas tun? Taking the books and spreading it in languages and nations I never thought I would ever have anything to do. Die Bücher nehmen und in Sprachen und Nationen verbreiten, worüber ich vorher nie nachgedacht habe. Listen. Don't you think that, oh, this is because Reinhard is somebody special? Never. Glaube nur nicht, dass es ist, weil Reinhard jemand Spezielles ist. Niemals. Paul tells us in Romans, with God there is no, how does he say it? He's no respect of people. Yeah. Paulus erzählt uns im Römer, dass Gott niemanden bevorzugt. God can use anybody. Gott kann jeden benutzen. We have to get this terrible lie out of our heads that God has chosen some very special people. Wir müssen diese schreckliche Lüge aus unseren Köpfen bekommen, dass Gott ein paar sehr spezielle Leute ausgesucht hat. God has chosen everybody who wants to be used by him to be used by him. Gott hat jeden ausgesucht, der sich von ihm gebrauchen lassen will. We are the ones who put ourselves in his presence. Wir sind diejenigen, die uns selbst ins Gefängnis stecken. He could only live as presence of Jesus Christ any place. Anywhere God could use. Wir können als Gefangene Jesu Christi überall von Gott gebraucht werden. Really, we could just stop here. This is enough for you to just live on and think about. Wir könnten hier jetzt aufhören. Das wäre schon genug für euch, um darüber nachzudenken und danach zu leben. But anyhow, let's continue a little bit. Aber lass uns trotzdem etwas weitermachen. So he says, I'm the prisoner of Jesus Christ. Er sagt also, ich bin der Gefangene von Jesus Christus. For the sake of all of you who are not Jews. Für euch alle, die ihr keine Juden seid. That's most people who are watching me. Das wären die meisten Leute, die mir zuschauen. I don't know right now if there are actually Jewish people watching me, but I don't know. Ich weiß nicht, ob gerade jüdische Menschen zuschauen. But one thing I know, that the great majority of people watching me right now are these kind of people. Das eine weiß ich aber, dass die Mehrheit der Leute, die mir gerade zuschauen, diese Art von Menschen sind. Not Jews, people who are Gentiles. Nicht Juden, Menschen, die Heiden sind. So here's what he said. Folgendes hat er gesagt. So that you will hear the gospel that God has entrusted me to share with you. Damit ihr das Evangelium hört, das Gott mir anvertraut hat, euch weiterzugeben. For this wonderful mystery which I briefly described was given to me by divine revelation. Denn dieses wunderbare Geheimnis, von dem ich kürzlich erzählt habe, wurde mir durch göttliche Offenbarung gegeben. Look, my friend, the gospel, the true gospel is a mystery. Schau, mein Freund, das wahre Evangelium ist ein Geheimnis. Because the true gospel is the gospel of the new covenant. Denn das wahre Evangelium ist das Evangelium des neuen Bundes. So once you understand that the true gospel, the gospel of the new covenant, is a mystery. Wenn du also einmal verstanden hast, dass das wahre Evangelium, das Evangelium des neuen Bundes, ein Geheimnis ist, you will understand exactly the next thing that Paul said. Dann würdest du genau verstehen, was Paulus als nächstes sagt. It was given to me by divine revelation. Es wurde mir durch göttliche Offenbarung gegeben. How many people are trying to figure out the mystery of the new covenant through cleverness? Wie viele Menschen versuchen das Geheimnis des neuen Bundes durch Klugheit aufzudecken? It's a mystery. It can only come to you by revelation. Es ist ein Geheimnis. Es kann dich nur durch Offenbarung erreichen. Yesterday I got a message from an Austrian. Gestern habe ich von einem Österreicher eine Nachricht bekommen. That I know very well. Den ich sehr gut kenne. He said to me, Reinhard, I'm always thinking about you. Er sagte zu mir, Reinhard, ich denke immer an dich. And then he said this. Und dann sagte er, he said, thank you for preaching the message of the new covenant. Danke, dass du die Botschaft des neuen Bundes predigst. He says, I've listened to it 10 times. Ich habe es mir schon 10-mal angehört. I did a seminar in German only about the new covenant. Ich habe ein Seminar über den neuen Bund auf Deutsch gemacht. He said, I've listened to it 10 times. It has so transformed my life. Er sagt, er hat es schon 10-mal angehört und es hat sein Leben total verändert. Then he said this. Und dann hat er Folgendes gesagt. He said, I thought I grew up in a Christian home. Ich dachte, dass ich in einem christlichen Haus aufgewachsen bin. He grew up in the home of a pastor. Er wuchs in einer Pastorenfamilie auf. And he said, but now have I truly been converted? Er sagte, jetzt habe ich mich wirklich bekehrt. Think about it. Denk mal darüber nach. We are trying to approach the gospel, the new covenant, with our intelligence. Why do we do that? Wir versuchen uns dem Evangelium, dem neuen Bund, mit unserer Intelligenz anzunähern. Warum tun wir das? That's why we have so many problems with so many parts of the script. Deshalb haben wir so viele Probleme mit so vielen Teilen der Schrift. so many problems. So viele Probleme. Because we are approaching the Bible with an intellectual mindset. It is so wrong. Weil wir uns der Bibel mit einer intellektuellen Denkweise annähern. Das ist so falsch. The mystery can only be experienced by you through application after the revelation. Das Geheimnis kann von dir nur durch Anwendung nach der Offenbarung erfahren werden. And Paul says it's been given to me by divine revelation. Paulus sagt, es wurde mir durch göttliche Offenbarung gegeben. That's why we take little Bible verses that Jesus said and we get so upset about it. Deshalb nehmen wir kleine Bibelverse von dem, was Jesus gesagt hat und regen uns darüber auf. Reinhard, you said stop asking, but Jesus said ask, see, no. Reinhard, du hast gesagt, wir sollen aufhören zu bitten, aber Jesus hat gesagt, bittet. You know, when I did the seminar about the new covenant in Austria some years ago. Wisst ihr, als ich das Seminar über den neuen Bund vor ein paar Jahren in Österreich gehalten habe? My very, very best friend. Hat mein allerbester Freund Gerhard. He said. Gerhard folgendes gesagt. He said, this seminar is going to divide the Christianity in this nation. Dieses Seminar wird die Christenheit in dieser Nation trennen. And you know, I thought, how can the message of the new covenant divide? Und ich habe mich gewundert, wie kann die Botschaft des neuen Bundes trennen? It's the most incredible thing that happened in the history of the world. Es ist doch das unglaublichste Ding, das in der Weltgeschichte passiert ist. How can this even happen? Wie kann das auch nur passieren? But you know what? It exactly happened what he said. Aber wisst ihr was? Genau das, was er sagte, ist passiert. Because the people who are opening their hearts for the revelation are powerfully transformed. Denn die Menschen, die ihre Herzen für die Offenbarung öffnen, werden gewaltig verändert. But the people who are trying to approach the finished work of the cross with their intellectual mindset are deeply offended. Aber die Menschen, die versuchen, das vollbrachte Werk des Kreuzes mit dem Intellekt zu erkennen, werden zutiefst gekränkt sein. You know, Paul uses in this epistle several times the word mystery. Wisst ihr, Paulus nutzt in diesem Brief das Wort Geheimnis ein paar Mal. A mystery has to be solved. Ein Geheimnis muss gelüftet werden. And the mystery can only be solved through revelation of who Christ is. Und das Geheimnis kann nur durch die Offenbarung, wer Christus ist, gelüftet werden. And that's what Paul keeps emphasizing. Guys, if you don't understand what Jesus did and who Jesus is, you're not going to solve the mystery. Das betont Paulus immer wieder. Leute, wenn ihr nicht versteht, was Jesus getan hat und wer er ist, dann werdet ihr das Geheimnis nicht lüften. And this is, once we grab this, we will not be confused anymore. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir nicht mehr verwirrt sein. Once we grab this, we understand that everything changed after the finished work of the cross. Wenn wir das einmal begriffen haben, verstehen wir, dass sich alles nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes verändert hat. Look what Paul said in verse 5. Schaut, was Paulus im 5. Vers sagt. There has never been a generation that has been given the detailed understanding of this glorious and divine mystery until now. Es gab nie eine Generation, der ein detaillierteres Verständnis dieses herrlichen und göttlichen Geheimnisses gegeben wurde, aber jetzt. He kept it secret until this generation. Er hielt es geheim bis zu dieser Generation. God is revealing it only now, Gott enthüllt es, aber jetzt, to his sacred apostles and prophets by the Holy Spirit. Seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. So look at this. Schaut. The mystery of the new covenant of the finished work of the cross. Das Geheimnis des neuen Bundes, des vollbrachten Werkes des Kreuzes, has been hidden, always has been hidden through generations. War versteckt, immer versteckt über die Generationen. It has been only revealed now, Paul says, to us by the Holy Spirit. Es wurde uns aber jetzt offenbart, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist. I hope you can grab what I'm going to say now. Ich hoffe, ihr versteht, was ich nun sagen werde. What do you think why Jesus did not allow the apostles to preach until the Holy Spirit came? Was glaubt ihr, warum Jesus den Aposteln nicht erlaubte zu predigen, bis der Heilige Geist kam? Because they needed the Holy Spirit for two things. Weil sie den Heiligen Geist für zwei Dinge brauchten. His power to really express the power of the gospel. Seine Kraft, um wirklich die Kraft des Evangeliums auszudrücken. And his revelation to truly understand the mystery of the gospel and the new covenant. Und die Offenbarung, um wirklich das Geheimnis des Evangeliums und des neuen Bundes zu verstehen. If the gospel can only be revealed and experienced and understood by the Holy Spirit. Wenn das Evangelium nur durch den Heiligen Geist offenbart, erfahren und verstanden werden kann. And if it has not been revealed before that. Und wenn es vorher noch nicht offenbart wurde. Why do we have so many difficulties with the Gospels? Warum haben wir dann so viele Schwierigkeiten mit den Evangelien? I tell you why. Ich sage dir warum. Because we refuse to understand that when Jesus walked the earth, there was no new covenant yet. Weil wir einfach nicht verstehen wollen, dass der neue Bund noch nicht da war, als Jesus noch auf der Erde war. If it wasn't there yet, that means it was still hidden. Wenn es noch nicht da war, bedeutet es, dass er noch versteckt war. So we are reading through the gospel and we are picking up words of Jesus, not wanting to accept that it's still been hidden. Wir lesen dann durch das Evangelium und wir sehen Worte von Jesus, aber akzeptieren nicht, dass es noch versteckt war. Once you understand that it doesn't matter who said what, everything changed with the finished work of the cross. Wir müssen verstehen, dass es egal ist, wer was gesagt hat. Mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes hat sich alles verändert. Then you will come to such an incredible peace in your heart. Dann wirst du einen unglaublichen Frieden in deinem Herzen haben. So, then some individual Bible verses will not confuse you. Dann werden dich einzelne Bibelverse nicht mehr durcheinander bringen. Because your question will always be. Denn deine Frage wird immer folgende sein. This is when I read this, how did the cross change this? Was ich jetzt lese, wie hat das Kreuz das verändert? Did the mystery change this or did it not? Hat das Geheimnis Veränderung gebracht oder nicht? Look, I'll give you a clear example. Schaut, ich gebe euch ein deutliches Beispiel. You know, people, please understand. Leute, bitte versteht. That was some years ago, I did not understand it. Das war vor einigen Jahren. Ich hatte es noch nicht verstanden. I remember, I started preaching when I was 16. Aber ich erinnere mich, ich fing mit 16 Jahren an zu predigen. That's why I'm not critical or judgmental towards anybody, because I used to be. Deshalb bin ich auch gegenüber keinem kritisch oder verurteilend, denn ich war selber dort. So with 16 years of age, I used to preach at the open air meetings, you know. Mit 16 Jahren habe ich also gepredigt, Open Air Treffen und so. So I've been preaching for about 44 years. Ich habe also für etwa 44 Jahren gepredigt. And I remember I used to preach on this script, on this scripture. Und ich erinnere mich, ich predigte über diese Schriftstelle. From the time of John the Baptist until now, the kingdom of God suffers violence. Seit der Zeit von Johannes dem Täufers bis jetzt erleidet das Königreich Gewalt. And the violence they will tear it upon themselves. They will grab it. They will get it. Und die Gewalt werden sie an sich reißen. You know, I used to teach this to the young people that I was leading. Das habe ich den jungen Leuten gelehrt. And I was teaching, guys, we have to, with all force and aggression, grab hold of the kingdom. Und ich habe gelehrt, Leute, mit aller Gewalt und Aggression müssen wir uns das Königreich Gottes ergreifen. You know, I look back and I think, oh my goodness, how has God been so kind and gracious to me? Wisst ihr, ich schaue zurück und wundere mich, meine Güte, wie freundlich und lieb Gott mit mir war. Didn't he just simply remove me and get rid of me and take somebody else? Warum hat mich nicht einfach entfernt und ist mich losgeworden, jemand anderen zu nehmen? He patiently waited for me to have this understanding. Er hat geduldig darauf gewartet, dass ich zur Einsicht kommen würde. You know, he was so good. So that's why I can't judge people who don't have this understanding. Er war so gut, deshalb kann ich Menschen nicht verurteilen, die dieses Verständnis haben. But once my eyes opened to the mystery which the Holy Spirit revealed to me, only he can reveal. Aber als ich einmal die Augen offen hatte und das Geheimnis sah, das mir der Heilige Geist offenbart hatte, was auch nur er offenbaren kann, what happened? Was ist dann passiert? I began to preach this. Ich habe angefangen, das zu predigen. Don't worry about what Jesus said about the kingdom and force and violence. Don't worry about. Macht euch keinen Kopf darum, was Jesus über das Königreich, die Macht und Gewalt gesagt hat. Because after the cross and resurrection, everything changed. Denn nach dem Kreuz und der Auferstehung hat sich alles verändert. After the cross, this is how it now works. So funktioniert es nun nach dem Kreuz. Colossians chapter 2. Kolosser Kapitel 1, 13. He has delivered us from the kingdom of darkness and he has put us into the kingdom of his beloved son. Er hat uns vom Königreich der Finsternis errettet und er hat uns in das Königreich seines geliebten Sohnes gesetzt. Because the mystery was not yet revealed, people had to use force to enter the kingdom of God. Weil das Geheimnis noch nicht offenbart war, mussten die Menschen Gewalt anwenden, in das Königreich Gottes zu kommen. Once the mystery has been revealed, I understand that Jesus used force to get me into that kingdom. Und als das Geheimnis offenbart war, verstehe ich, dass Jesus Gewalt angewandt hat, mich in das Königreich zu bekommen. I don't have to force nothing. I have to, by appropriating faith, grab that I'm in this kingdom. Ich muss nichts erzwingen. Ich muss einfach nur im nehmenden Glauben das Königreich ergreifen. And I have to understand that this beautiful mystery has finally been revealed through Jesus Christ. Und ich muss verstehen, dass dieses wunderschöne Geheimnis durch Jesus Christus endlich offenbart wurde. And this is the truth that Paul is trying to tell to the Ephesians. Und das ist die Wahrheit, die Paulus den Ephesern versucht zu erklären. He says there has never been a generation that had detailed understanding. Er sagt, es hat nie eine Generation gegeben mit detaillierterem Verständnis. You have to understand, until after the death and resurrection of Jesus, there was no revealed mystery. Ihr müsst also verstehen, bis nach dem Tod und der Auferstehung Jesu gab es keine Offenbarung des Geheimnisses. Jesus did not reveal it when he walked the earth. Jesus hat es nicht offenbart, als er auf der Erde lebte. Look, Jesus never preached the new covenant. Jesus preached the kingdom. Schaut, Jesus hat nie den neuen Bund gepredigt. Er predigte das Königreich. Think about this. Denkt mal darüber nach. Jesus said, finally the kingdom is here, guys, and you can actually grab it and enter it. Jesus hat gesagt, das Königreich ist endlich da. Leute, ihr könnt es tatsächlich ergreifen und betreten. But then everything changed. Aber dann hat sich alles verändert. So this was a very important time between the whole old covenant and the new covenant. Die Zeit zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund war also eine sehr wichtige Zeit. And here is what we do. Und wir machen Folgendes. We Christians who are part of this beautiful, wonderful covenant between God and Jesus. Wir Christen, die Teil dieses wunderschönen Bundes zwischen Gott und Jesus sind, we are still getting stuck on the message of the kingdom. Halten uns immer noch an der Botschaft über das Königreich auf. All the time missing that we are already in that kingdom. Und verpassen die ganze Zeit, dass wir schon in diesem Königreich sind. Jesus said, guys, the kingdom is close. Jesus sagte, Leute, das Königreich ist nahe. I can't reveal the mystery to you yet because you would not understand. Aber ich kann euch das Geheimnis noch nicht offenbaren, denn ihr würdet es nicht verstehen. You know, this is one of the reasons why I will not teach on the book of Revelation. Wisst ihr, das ist einer der Gründe, warum ich nicht aus der Offenbarung lehren werde. I made this decision in December of 1982. Diese Entscheidung habe ich im Dezember 1982 getroffen. 40 years ago and I've never changed my mind. Vor 40 Jahren und ich habe meine Meinung nie geändert. Why? Warum? Because in December of 1982 I spent endless hours, sometimes whole nights studying the book of Revelation. Denn im Dezember 82 habe ich endlose Stunden, manchmal ganze Nächte damit verbracht, das Buch der Offenbarung zu studieren. Months and months and months. Monate über Monate. I don't know how many piles of notes. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stapler Notizen ich davon hatte. Remember, that was before the internet. We couldn't study and Google stuff. Denk daran, das war vor dem Internet. Wir konnten nicht einfach googeln. We had to take books and study books and research. Wir mussten Bücher wälzen und nachschlagen. Not research on Google like you can today. Nicht auf Google nachschauen wie ihr heute. And after I have become an expert on the book of Revelation. Und nachdem ich ein Experte des Buches der Offenbarung war, I had this wake-up call. Hatte ich diesen Weckruf. I had two great heroes at those time. Zu der Zeit hatte ich zwei große Vorbilder. One of them was a man called Reinhard Bonnke. Einer davon hieß Reinhard Bonnke. One of the greatest evangelists of this century. Der einer der größten Evangelisten des Jahrhunderts war. For sure. Mit Sicherheit. He's with Jesus. Er ist bei Jesus. And the other one was a man called Jimmy Swaggart, for whom I used to work full time. Und der andere Mann war Jimmy Swaggart, für den ich mal Vollzeit gearbeitet habe. He also led millions of people to Jesus Christ. Er hat auch Millionen von Menschen zu Jesus Christus geführt. And I used to work full time for Jimmy. Und für ihn habe ich Vollzeit gearbeitet. Both of them were powerful men of God, powerfully used. Beides waren also mächtige Männer Gottes. Sie wurden kraftvoll benutzt. So there was I, a young man with 20 years of age, becoming an expert on the book of Revelation. Und dann war da ich, ein junger 20-jähriger Mann, der ein Experte der Offenbarung wurde. I loved to study. Ehrlich, ich liebe es so sehr zu studieren. So finally I had everything figured out. Ich hatte dann endlich alles verstanden. Then I read and a message by Reinhard Bonnke. Dann habe ich etwas von Reinhard Bonnke gelesen. And he said this. Und er sagte Folgendes. He said, the white rider in the book of Revelation is the victory of the gospel. Der weiße Reiter im Buch der Offenbarung ist der Sieg des Evangeliums. And then I read a message by Jimmy Swaggart. Und dann habe ich etwas von Jimmy Swaggart gelesen. He said, the white rider in the book of Revelation is the Antichrist. Er sagte, der weiße Reiter in der Offenbarung ist der Antichrist. So. And I had this wake-up call for me personally. Das war für mich persönlich der Weckruf. And I thought to myself, und ich dachte so, both are the most two powerful men of God alive today that I know. Beides sind die mächtigsten lebenden Männer Gottes, die ich kenne. Both are reaching millions of people. Beide erreichen Millionen von Menschen. Both are clearly used by God extraordinary. Beide werden von Gott deutlich auf außergewöhnliche Weise genutzt. not only do they disagree, die beiden sind sich nicht nur uneins, they say the opposite. Sie sagen sogar das Gegenteil. Because the Antichrist and the victory of the gospel is very opposite. Denn der Antichrist und der Sieg des Evangeliums ist sehr gegensätzlich. And you know, as I was thinking and trying to figure this out as a young man. Und wisst ihr, als ich als junger Mann darüber nachdachte und es verstehen wollte, I was so proud of myself how well I understood the book of Revelation. Ich war so stolz auf mich, wie gut ich das Buch der Offenbarung verstand. So I'm in this process. Ich bin also in diesem Prozess. And God says to me, als Gott zu mir spricht, Reinhard, I've never given the book of Revelation for speculation. Reinhard, ich habe das Buch der Offenbarung nie gegeben, damit man darin spekulieren kann. Those people are trying to figure it out. They're all speculating. Diese Menschen versuchen es zu verstehen, aber sie spekulieren. Listen, it never says in the book of Revelation, blessed is he who understands it. Hört, in der Offenbarung steht nie, gesegnet ist der, der sie versteht. It says, blessed is he who reads it. Da steht, gesegnet ist der, der sie liest. I made this decision. Ich habe also folgende Entscheidung getroffen. I really don't care if I understand anything from the book of Revelation or not. Let the other guys figure it out and then say, oops, I'm sorry. Mir ist es echt egal, ob ich irgendetwas in der Offenbarung verstehe. Sollen die anderen versuchen, es herauszufinden und dann sagen, ups, tut mir leid, ich lag falsch. I am not going to do this anymore. Ich mach das nicht mehr. And then this thing just hit me. Und dann wurde es mir klar. Prophetic revelation in this sense, like prophetic future revelation. Prophetische Offenbarung im Sinne von zukünftiger prophetischer Offenbarung is never for speculation. Ist nie für Spekulationen da. Because they are also mysteries that are hidden. Denn es sind auch Geheimnisse, die noch nicht offenbar sind. Nobody could figure out the hidden mystery of the new covenant until the new covenant actually became into place. Keiner konnte das verborgene Geheimnis des neuen Bundes erkennen, bis der neue Bund tatsächlich da war. Think about this. Denk mal darüber nach. Jesus said, I have many things yet to say to you, but you can't. Jesus sagte, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht verstehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch lehren. Schaut, der Heilige Geist kam erst, nachdem Jesus schon weg war und alles erledigt war. Now the Holy Spirit said, look, do you remember this one? That's what it is. Dann sagte der Heilige Geist, schaut, erinnert ihr euch an jenes? Genau das bedeutet es. So that's how I approach the book of Revelation. So gehe ich an die Offenbarung heran. When stuff happened, I said, you know, I know what this is. It's right here in the book of Revelation. Wenn dann etwas passiert, dann sage ich, schau, ich weiß, was das ist. Es steht genau hier in der Offenbarung. Look. Schaut. Peter stood up at the day of Pentecost. An Pfingsten stand Petrus auf. They never, ever, ever mentioned Joel chapter 2. Sie haben niemals Joel Kapitel 2 erwähnt. Until it happened. Bis es eintraf. When it happened, als es dann eintraf, Peter said, hat Petrus gesagt, oh, by the way, this is what the prophet said. Ach übrigens, das hat schon der Prophet gesagt. Why am I bringing all of this into the message of the new covenant? Warum bringe ich das alles mit in die Botschaft des neuen Bundes? Because now that it has been revealed, weil jetzt, nachdem es offenbar wurde, we have to stop going back and approaching the Bible like it has not been revealed. Müssen wir aufhören, die Bibel zu lesen, als ob es noch nicht offenbart worden wäre. In simple words, this is what has to be your approach. In einfachen Worten sollte folgendes eure Herangehensweise sein. Don't read a single thing in the Bible unless you read it through the revelation of the mystery which is the new covenant. Lies kein bisschen in der Bibel, wenn es nicht durch die Offenbarung des Geheimnisses ist, nämlich dem neuen Bund. Don't do anything. Mach nichts. Because then we still speculate like it had not happened. Ansonsten spekulieren wir, als ob es noch nicht geschehen wäre. So ask yourself this question. Stell dir also folgende Frage. Has the finished work of the cross changed this? Hat das vollbrachte Werk des Kreuzes dieses geändert? And this was Paul's passion that we live by the revelation of the mystery. Und das war Paulus Leidenschaft, dass wir durch die Offenbarung des Geheimnisses leben. You know, we look back and we say, but he did this, he did that, he said this, he said the other. Wisst ihr, wir schauen zurück und sagen, aber er hat dies getan, er hat das getan, er hat das gesagt und der was anderes. All the time ignoring the beautiful revealed mystery that we can live by today. Und ignorieren die ganze Zeit das wunderschöne offenbarte Geheimnis, nach dem wir heute leben können. So we take examples from the Old Testament. Wir nehmen Beispiele vom Alten Testament. And teach this. Und lehren das. If you want the double anointing, you have to serve your Elijah. Wenn du die doppelte Salbung willst, musst du deinem Elia dienen. And we build whole doctrines of this ridiculous. Und wir bauen ganze Lehren aus diesen absurden Sachen auf. Elisha could only get the double because he served his mentor. Elias konnte nur die doppelte Salbung bekommen, weil er seinem Mentor gedient hatte. So look. Schaut. This happened? Ist es passiert? Sure it happened. Klar ist es passiert. How would this be today? Aber wie wäre das heute? Let's imagine you come to me. Lass uns vorstellen, du kommst zu mir. And you say, Reinhard, I want double anointing of what you have. Und du sagst, Reinhard, ich will die doppelte Salbung von dem, was du hast. The only thing that I could respond is like this. Das Einzige, was ich dazu sagen könnte, wäre Folgendes. No Christian can have more and no Christian can have less anointing. We all have the anointing of the Holy One. Kein Christ kann mehr und keiner kann weniger Salbung haben. Wir alle haben die Salbung des Heiligen. That's what the finished work of the cross did. Das hat das vollbrachte Werk des Kreuzes getan. So we always have to keep reminding ourselves, the mystery has revealed. Stop living like it's still hidden. Wir müssen uns also ständig daran erinnern, dass das Geheimnis offenbart wurde. Hört auf, so zu leben, als wäre es noch verborgen. It's been only revealed through one, and his name is Jesus. Es wurde durch den einen offenbart. Sein Name ist Jesus. So please, my friend, I know I've thought this for many years. Also bitte, meine Freunde, ich weiß, ich habe es lange Jahre selber geglaubt. Do me a favor. Tut mir einen Gefallen. Don't try to figure out anything unless you figure it out through Jesus and his work. Versucht nichts zu verstehen, es sei denn, ihr versteht es durch Jesus und sein Werk. And his work. Und sein Werk. Because even Jesus 3.5 years walking on earth can't be figured out unless he's figured out through the finished work of the cross. Denn selbst die 3.5 Jahre des Leben Jesu auf der Erde kann nicht verstanden werden, es sei denn, es wird durch das vollbrachte Werk am Kreuz verstanden. Listen, my friend. Hört zu, meine Freunde. What do you think what Paul meant when he said? Was denkt ihr, was Paulus damit meinte, als er Folgendes sagte? From now on, we recognize nobody anymore after the flesh. Darum beurteilen wir auch niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Look what he says. Schaut, was er sagt. Even though we knew Jesus according to the flesh, we do so no more. Selbst wenn wir Jesus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. What was Jesus according to the flesh? Was war Jesus nach menschlichen Maßstäben? The Jesus that walked the earth. Der Jesus, der auf der Erde lebte. So Paul says. Paulus sagt also, we are all new creation, all one with the risen Jesus, not with the Jesus who walked the earth. Wir sind also alle eine neue Kreation, alle eins mit dem auferstandenen Jesus, nicht mit dem Jesus, der auf der Erde lebte. And we keep going back and recognizing Jesus according to the flesh. Und wir gehen immer wieder zurück und sehen Jesus nach menschlichen Maßstäben an. Not understanding that it was not possible for Jesus to reveal this incredible mystery while he walked and taught and healed and delivered. Und verstehen nicht, dass es für Jesus nicht möglich war, dieses unglaubliche Geheimnis zu offenbaren, während er wandelte, sprach, heilte und befreit hat. Because nobody could grab it yet, because only the Holy Spirit can show this to us after it happened. Es konnte noch nicht verstanden werden, denn nur der Heilige Geist kann uns zeigen, nachdem es passierte. Don't recognize Jesus according to the flesh. Verstehe Jesus nicht nach den menschlichen Maßstäben. So go and look at Jesus. Gehe und schau Jesus an. Look how he modeled life. Schau, wie er das Leben vorgelebt hat. Look how he loved. Schau, wie er geliebt hat. Look how he cared. Schau, wie er sich gekümmert hat. Always remember. Und erinnere dich immer daran. Everything changed after he died, rose again. Alles hat sich verändert, nachdem er gestorben, auferstanden und zum Vater aufgefahren ist. Oh, that we may grasp this mystery. Ach, dass wir doch dieses Geheimnis verstehen könnten. Then we can never be prisoners of anybody or anything. Dann können wir nie Gefangene von irgendjemandem oder etwas sein. Because Paul had the biggest revelation of what Jesus actually did. Weil Paulus die größte Offenbarung davon hatte, was Jesus tatsächlich tat. That's why he said, it is such an honor for me to be his prisoner. Deshalb konnte er sagen, es ist mir solch eine Ehre, sein Gefangener zu sein. In another epistle he says, Paul, the slave of Jesus. In einem anderen Brief sagte er, Paulus, der Sklave von Jesus Christus. Look. Schaut. Once you have become the slave of anybody in their culture, wenn du einmal in der damaligen Kultur der Sklave von jemandem warst, you could be the slave of nobody else. Konntest du nicht Sklave von irgendjemand anderem werden. I believe. Ich glaube, that there is a church rising up, dass eine Gemeinde aufstehen wird, they are slaves of Jesus and prisoners of Jesus, die Sklaven und Gefangene Jesu sein werden. Therefore they cannot be slaves and prisoners of any. Und daher von keinem anderen Sklave und Gefangene sein können. Not of the system that we call world. Weder vom System, das wir Welt nennen. Not of the money that God controls so much. Noch vom Geld, dem Götze, der so viel kontrolliert. Not of the opinion of others. Oder der Meinung von anderen. Not of a political system. Auch keinem politischen System. Not even of a church. Nicht einmal einem kirchlichen System. Slaves and prisoner of the one who made this beautiful mystery happen. Sklave und Gefangener des einen, der dieses wunderschöne Geheimnis zustande brachte. Guys, I don't know what you expect of our prophetic devotionals. Leute, ich weiß nicht, was ihr von unserer prophetischen Andacht erwartet. I don't think we can ever get away from Jesus. Ich glaube nicht, dass wir je vor Jesus davonrennen könnten. Somehow we always get back to him. Irgendwie kommen wir immer wieder zu ihm zurück. He is everything. Er ist alles. So I'm gonna give you a last little clue. Ich werde euch also einen letzten kleinen Hinweis geben. Throughout this day, raise your heart to him. Durch deinen Tag hindurch, hebe dein Herz ihm entgegen. And keep saying. Und sage wiederholt. Lord, I want the full revelation of this mystery. Herr, ich will die völlige Offenbarung dieses Geheimnisses. I want the spirit of wisdom and revelation to know you. Ich will den Geist der Weisheit und Offenbarung, um dich zu erkennen. I know so many things, but I don't know you well enough. Ich kenne so vieles, aber ich kenne dich nicht gut genug. Keep raising up your heart like this to him. Mach das immer wieder, dein Herz so ihm entgegenzutragen. I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you. Ich will dich kennen, ich will dich kennen, ich will dich kennen. You don't need more revelation of what he has given you, but of who he is. Du brauchst nicht noch mehr Offenbarung über das, was er dir gegeben hat, sondern von dem, wer er ist. Because with true revelation of who he is, denn mit wahrer Offenbarung von dem, wer er ist, you will also grab the revelation of everything that he has given. Wirst du auch die Offenbarung erkennen von dem, was er dir alles gegeben hat. Guys, thank you. Leute, danke. Thank you for the people who supported us with badges. We really appreciate that. Danke an euch, die ihr uns mit Abzeichen unterstützt habt. Wir wissen es wirklich zu schätzen. For the people in Europe, I have mentioned only my mentoring. Für die Leute in Europa, ich habe nur mein Mentoring erwähnt. I will not be anymore in Germany in July. I've canceled the trip. Ich werde im Juli nicht mehr in Deutschland sein. Ich habe meine Reise storniert. Because it's too much. Weil es einfach zu viel ist. But we love serving you. Wir lieben es, euch zu dienen. And Monday morning we will be back here. Montagmorgen werden wir wieder hier sein. We will be back here with Gracie. Nämlich mit Gracie. So Monday through Thursday, if I'm here, we always do lives. Wenn ich da bin, machen wir Lives immer von montags bis donnerstags. Monday it will always be Gracie and then Tuesday to Thursday will always be Daniel. Montags immer mit Gracie und von dienstags bis donnerstags immer mit Daniel. And one last thing. Eine letzte Sache, which Daniel unfortunately has to translate. Was Daniel leider übersetzen muss. This is not something I am telling you to do, but I would like you to do. Und ich sage nicht, dass ihr das tun müsst. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. It's simply a desire of my heart. Es ist einfach ein Wunsch meines Herzens. Because I consider the people who follow us here as family and not just, oh, I'm an Instagram preacher. I don't see myself. Denn ich sehe die Menschen, die uns hier folgen, als Familie und nicht einfach, oh, ich bin ein Instagram-Prediger. So sehe ich mich nicht. So because I consider us family, I would like as a kind of spiritual father express something. Weil ich euch also als Familie sehe, würde ich gern als eine Art geistlicher Vater einen Wunsch äußern. Es tut mir leid, Daniel. Was willst du sagen? Ich entschuldige mich. But I have a little feeling. Ich habe so ein Gefühl, that in 2021 Daniel will get married. Dass Daniel im Jahr 2021 heiraten wird. I have this little feeling. Ich habe da so ein Gefühl. And I said to Debbie yesterday, get ready that this boy is going to move out. Und gestern habe ich zu Debbie gesagt, mach dich bereit, dieser Junge wird ausziehen. So here's what I would like you to do. Also folgendes wäre mein Wunsch. I already did this the moment he started to have a girlfriend. Ich habe das schon ab dem Moment angefangen, als er eine Freundin hatte. If you would like to do me a favor, not him, me. Wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, nicht ihm, sondern mir. Do what I did. Dann tut, was ich getan habe. Get a little plastic pot. Holt euch eine kleine Plastikdose. Write on it, wedding Daniel. Schreibt darauf Hochzeit Daniel. And then put whatever amount you can put in once a week. Und dann lege jede Woche rein, wie viel du möchtest. Whatever you choose. Du entscheidest, wie viel. I have chosen my amount. Ich habe meinen Beitrag gewählt. Then, when his wedding comes, und wenn dann die Hochzeit vor der Tür steht, you connect yourself with me on the Instagram. Not don't talk to him. Dann verbindet euch über Instagram mit mir. Redet nicht mit Daniel. And then I hope you trust me. Ich hoffe natürlich, dass ihr mir vertraut. Don't trust me, don't do that. Wenn ihr mir nicht vertraut, dann tut das nicht. And then you all send all this money to me and we will give it to him at his wedding. Und dann schickt ihr mir all das Geld und ich werde es ihm an seinem Hochzeitstag übergeben. In some big pot as a cash saying, this is your Instagram family who loves you. Bar in einem großen Topf, auf dem steht, dies ist deine Instagram-Familie, die dich liebt. Can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? We can give him a big pot and say, this is your wedding present from your Instagram family. Wenn wir ihm einen großen Topf geben können und sagen, das ist dein Hochzeitsgeschenk von deiner Instagram-Familie. So maybe you can put in a little, maybe you can put in much. Vielleicht kannst du ein bisschen oder auch viel reinlegen. But I've learned if you do this for however many months we have left, which nobody knows. Aber ich habe gelernt, wenn du das für die Monate, die noch übrig sind, tust und keiner weiß, wie viele das noch sind. He's not even engaged yet. Er ist noch nicht einmal verlobt. It's just I have this little feeling. Es ist einfach nur so ein Gefühl von mir. Makes me sad because I don't want him to move out, but makes me happy for him. Das macht mich traurig, weil ich ja nicht will, dass er auszieht, aber auch glücklich für ihn. Look, if you don't have much, just put 5 reais in there. Schau, auch wenn du nicht viel hast, dann leg einfach nur 1 Euro rein. If you have much, put whatever you want. Und wenn du viel hast, dann leg so viel du willst rein. Shall we do that? Sollen wir das tun? Thank you. Danke. Sorry, Daniel. Tut mir leid, Daniel. It's gonna be a good wedding. Es wird eine tolle Hochzeit. Are you gonna remain working with me after you're married? Wirst du denn überhaupt noch mit mir arbeiten, wenn du verheiratet bist? Natürlich. Er hat gerade öffentlich auf Instagram und YouTube ein Versprechen gegeben. Es ist alles aufgenommen. Pois, você se casar? Ele falou, claro que sim. A gente tem prova, tudo gravado, we have the evidence, everything is recorded. Não deixa essa live salva. This live will be recorded. Dieses Live ist aufgezeichnet. Misa, mein Videoproduzent, sitzt zu meiner Rechten. Danke, Daniel. Ich bin so froh, dass ich dich nicht verlieren werde. Guys, have an amazing day. And remember, you're prisoners of Jesus. Leute, habt einen großartigen Tag und denkt daran, ihr seid Gefangene Jesu. Und nicht Gefangene von irgendwas oder jemandem. Keep living by the revelation of the finished. Lebt weiterhin nach der Offenbarung des vollbrachten Werkes. We really love you. That's why we're here to serve. Wir lieben euch wirklich, deshalb sind wir hier, um euch zu dienen. Love Jesus and love people. Liebt Jesus und liebt die Menschen. Thank you, guys. Danke, Leute.